Der entscheidende Punkt ist, dass Sie einen Begriff von Gewalt haben, der nicht dem meinen entspricht. Über Gewalt verfügt derjenige in einer Gesellschaft, der über Grundstruktursetzung einer Gesellschaft verfügt. Das sind Eigentumsverhältnisse, das sind Machtstrukturen, das sind bestimmte Institutionen, Verfügungsgewalt. Es ist eine Gesellschaftsstruktur, die in sich die Gewalt produziert, reproduziert, unvermeidlicherweise, weil sie so ist, wie sie ist. Und sie prägt den Terrorismus. Sie ist in sich voll mit Terrorismus geladen. Was ist denn der Arbeiter, wenn er am frühen Morgen zum Arbeitsplatz muss, um 6 Uhr aufstehen muss, um 7 Uhr rein muss in den Bus? Der ist in sich voll geladen. Der hat gerade einen Tee geschafft oder einen Kaffee und eine Zigarette oder noch eine zweite Zigarette und ist sauer, stinksauer von oben bis unten. Er muss wieder rein in die Scheiße, 8 Stunden, dann kommt er nach Hause, danach geht er ran, vielleicht ein bisschen Fernsehen. Damit machen sie es sich verflucht einfach. Sie gehen von der Wurzel einer Gesellschaft weg. Und gerade um die Wurzel geht's.